أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter inshallah mit Kapitel mit dem Buch von der Nikah, von der Heirat, und wir sind bei Kapitel von der Morgengabe, As-Sadaqa wa As-Sidaqa, sagt man. Babu As-Sadaq بفتح الصاد وكسرها مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، وفيه سبع لغات وله ثمانية أسماء يجمعها قوله: صداق ومهر، نحلة وفريضة، حباء وأجر، ثم عقر علائق. ثم عقر علائق. وكان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء، يعني ليس للمرأة. إذن الصداق هو المهر، طبعا المشهور هو المهر، والصداق هو من باب تصديق الزوج، يعني الزوج لما يعطي للمرأة شيئا إنما هو يثبت بذلك الرغبة أنه يريد يتزوج المرأة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، صفية بنت حيي ابن أخطب، وهو طبعا كان زعيم اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أعتقها صلى الله عليه وسلم، وجعل العتق هو الصداق. طبعا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم في مسألة هل يكون العتق هو الصداق، لأنه هي كانت في السبي وما تملك نفسها فما تستطيع تزوج نفسها، ولكن هنا الذي تزوجها هو إمام المسلمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعل العتق هو المهر. اختلف أهل العلم فيه على قولين، منهم من يرى أن العتق ما يكون، ولكن طالما الحديث صحيح فيوقف على هذا الحديث الصحيح. وأما تأول الحديث ما ينبغي أصلا، لأنه بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جعل لما تزوج جويرية اعتقها، وطبعا عفوا يعني اعطاها مهرا صلى الله عليه وعلى وسلم، هو مثل صفية رضوان الله عليها. لذلك لما اتت جويرية، لما اتت جويرية رضوان الله عليها وارادت ان تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم في ان يفك في كتابها، يعني هي كانت في السبي كذلك بحيث انه يعتقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هل لك ان اقضي عنك كتابتك واتزوجك؟ قالت: قد فعلت. فاذا ما في شيء انه يكون. المشكله هي في المشكل في هذا الحديث هو انه المراه ما ليست حره، وما يكون زواجها بيدها، فكيف يكون يعطيها الصداق قبل الزواج؟ فهمت وين المشكلة هنا؟ هي أنه جعل مهرها عتقها، فهو أعطاها المهر ولسه ما تزوجها، وهي لسه كلمتها ليست بيدها. ولكن طالما صح الحديث فما في داعي يقال ذلك، وهذا يكون أيضا من المهر، يكون من المهر، والله تعالى أعلم وأعلم. طبعا المهر بارك الله فيكم أو صداق المرأة هو شيء يعطيه الرجل للمرأة، ويكون قليل أو يكون كثير، وتستطيع المرأة أن تطلب، والذي يقرر هو الرجل أن يعطي أم لا. طيب بارك الله فيكم. كابيتل فير فون دي بوخ فون النكاح فون سبل السلام. Wir sind bei Hadith 955 und zwar das Hadith von Anas radhiyallahu anhu bezüglich Morgengabe. Und zwar die Morgengabe nennt man As-Sadaq. As-Sadaq oder Sidaq. Das ist normalerweise im Arabischen, dann kommt es von Sidq. Und Sidq, das ist die Wahrhaftigkeit. Das wird der Mann, wenn er der Frau etwas gibt für die Heirat, dann beweist er seinen Willen, dass er diese Frau heiraten will. Deshalb gibt er ihr etwas. Und das hat 8 Synonyme. Dieses Wort Sadaq hat 8 Synonyme. Man nennt das Mahr, Nihla, Farida und so weiter. Für uns ist wichtig, dass man weiß, wenn ein Mann eine Frau heiraten will, dann hat die Frau das Recht, etwas zu verlangen von ihm. Und er hat auch natürlich das Recht zu entscheiden, was er geben kann und was er nicht geben will. Und As-Sadaq, ein Heiratsvertrag, das wird die Morgengabe oder Brautgeld oder Brautgeschenk, sagt man, Al-Mahr, ist Pflicht im Heiratsvertrag. Eigentlich, da muss man etwas verlangen. Und das kann wenig sein, und das kann viel sein. Jeder muss für sich selber entscheiden, was man vom Morgengabe haben will. Natürlich die Frau, die verlangt das von dem Mann. Anas radhiyallahu alayhi überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Safiya radhiyallahu alayha Morgengabe gegeben hat. Und die Morgengabe war, dass sie befreit wird. Dass sie befreit wird. Und dieses Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Safiya ist die Frau von unserem Propheten Muhammad Sallam, die ist die Tochter von Huyay ibn Akhtab. Und er war der Führer von den Juden in Medina. Ihr Vater war der Führer von den Juden in Medina. Und sie war die Frau von Ibn Abi al-Huqayq. Aber dieser Ibn Abi al-Huqayq war in Khaybar getötet und Safiya wurde gefangen genommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihr das Angebot gemacht, dass er sie befreit, und diese Befreiung, was er gibt, ist natürlich die Morgengabe von ihr. Und er hat sie geheiratet. Natürlich, einige Gelehrten sagen, die Gelehrten sagen diesbezüglich, das geht. Aber andere sagen, das geht nicht. Wie, das geht nicht? Die meinen, die Frau war schon gefangen und sie kann für sich selber nicht entscheiden, ob sie heiratet oder nicht, erstens. Zweitens, sie war schon noch nicht verheiratet. Und als sie dann befreit wurde, da hat sie die Morgengabe davor bekommen, vor der Heirat. Und das geht nicht. Und deshalb meinten manche Gelehrten, dass das nicht geht. Aber weil der Prophet Muhammad Sallam das gemacht hat, da kann man nicht mehr sagen, das geht nicht. Geht nicht. Sabarakallahu fikum. Diese Geschichte ist wie die Geschichte von Juwairiyya, radhiyallahu alayha, auch. Sie wurde gefangen genommen und sie wollte befreit werden. Und der Prophet sagte, die kam zum Propheten, sie hat ihm gesagt, hilf mir. Der Prophet sagte, ja, ich kann dir helfen und ich mache dir ein Angebot. Ich zahle das Geld oder ich zahle die Summe für deine Befreiung. Und dann heirate ich dich. Und natürlich Juwairiyya auch sage ich jetzt, von dem Haus der Führer bei ihnen. Das war auch gut. So. بارك الله فيكم. بس هذا عم تسوتون هنا دي اوتور برينك ديزس حديث دام تي اون ساك مورغان غابه ist nicht ein bestimmtes festgelegt. Das wird, du kannst etwas verlangen, oder die Frau kann etwas verlangen, was nicht unbedingt Geld ist, was nicht unbedingt Gold und Silber ist, sondern wie hier zum Beispiel, das war ihre Befreiung. Das war ihre Befreiung. Und das hat mit Morgengabe zu tun. Nochmal zur Morgengabe. Morgengabe ist Pflicht in Heiratsvertrag. Die Frau verlangt und der Mann bestimmt, was er geben kann. Und wenn natürlich beide Seiten, wenn beide Seiten sich einigen für eine bestimmte Summe, dann ist das Pflicht geworden für den Mann, natürlich, wenn er diese Frau heiraten will. Und so belegt er, dass er wirklich die Frau haben will. Deshalb, das geht nicht um Kauf und Verkauf hier. Weil vor dem Islam die Eltern oder der Vater der Frau die Morgengabe genommen hat für sich selbst. Aber im Islam, die Morgengabe ist ein Geschenk, was der Mann an der Frau weitergibt, damit er belegt und beweist, dass er wirklich Interesse an dieser Frau hat. Dass er bereit ist, von dem, was er mag, das wird von seinem Vermögen, etwas zu geben, damit er ihr beweist, ich will dich heiraten. Das geht hier um Heirat, das geht nicht um Kauf und Verkauf. Wallahu ta'ala ala wa ala. Und Abi Salama ibn Abd al-Rahman qala, sa'altu Aisha, zawja al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kam kana sadaqu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qalat, kana sadaquhu li azwajihi thintay asharata uqiyya wa nashan. Qalat, أتدري من نش؟ قلت لا. قال نصف أوقية. فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. الحديث رواه مسلم. إذن سلمة ابن عبد الرحمن هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه بالمدينة. وهم مشاهير التابعين أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. سأل عائشة رضي الله عليها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه، يعني كم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه؟ فقالت 12 أوقية ونشم، يعني من الفضة، أي 500 درهم. 500 درهم. وهذا على الأغلب، هذا الكلام على الأغلب وليس يعني الكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صداق صفية عتقها، وكذلك جويرية، وأم حبيبة كان صداقها 4000 درهم و4000 دينار، لأن النجاشي أعطى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي كانت في الحبشة والنبي أقره. ولذلك بارك الله فيكم، ما في تحديد للمهر، أن الله سبحانه وتعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو 1200 أوقية ذهب، 1200 أوقية من الذهب القنطار، وقيل 70,000 مثقال، وقيل 100 رطل من الذهب. إذن ما في شيء يحدد المهر، ممكن يكون قليل ممكن يكون كثير. بارك الله فيكم. أبو سلمة ابن عبد الرحمن زاكتن يحب عائشة قفخة، يحب عائشة قفخة بس بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم قفخة، بس هبت بروفيت صلى الله عليه وسلم فن مورغن قابل زين فخون جيبل. عائشة زاكتن دي مورغن قابل فن دين فخون بس بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم war 12 Uqiyya und Neschen und halb. Das bedeutet, die sind ungefähr 500 Dirham. 500 Dirham von Silber. Da hat sie ihn gefragt, weißt du, was ein Nesch ist? Sagte nein. Da hat sie gesagt, das ist die Hälfte von Uqiyya. Uqiyya, das sind 250 Gramm Und es war 100 Gramm, Entschuldigung. Normalerweise 200 Gramm. Aisha natürlich hat dabei gemeint, dass die meisten von Frauen des Propheten Muhammad sallallahu diese Summe bekommen haben, weil nicht alle die gleiche Summe bekommen haben. Zum Beispiel Safiya, war ihr Morgengabe, ihre Morgengabe war, dass sie befreit wird von Sklaverei oder von Gefangenschaft. Juwayriya auch das gleiche. Khadija hat was anderes bekommen. Habiba, die war in Abyssinien, als der Prophet sie geheiratet hat. Und Negus, der Führer und der König von Abyssinien, hat die Morgengabe gegeben. Die waren 4000 Dirham, das wird silberne Münzen, und 4000 goldene Münzen. Und das ist mehr als die anderen. Also, man weiß nicht, oder man kann nicht sagen, du musst so viel geben für die Morgengabe. Das ist der Frau und dem Mann überlassen. Sie können das entscheiden, aber braucht man nichts festzulegen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr auch ein Kantar, das bedeutet ungefähr 1200 mal 200 Gramm Gold, da kann man auch eine Frau so viel geben. Und das ist den Personen überlassen in diesem Zusammenhang und da gibt es keine Bestimmung. So, barakallahu fikum nochmal, die Morgengabe ist das Recht für eine Frau und die Pflicht eines Mannes. Und das kann man natürlich, das kann man bestimmen. Da darf man nicht sagen, so viel sollte man geben. Das hängt von der Frau, von dem Mann ab, nicht jetzt von den Leuten. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيها شيئا قال ما عندي شيء اعطيها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطمية فأين درعك الحطمية الحطمية هي نسبة إلى حطمة ابن محارب وهم من بني عبد القيس هو درع فقال له أنا ما عندي فقال له أين الدرع فأخذ منه الدرع مهرا لفاطمة رضوان الله عليها بارك الله فيكم ابن عباس رضوان الله عليه überlieferte als Ali ibn Abi Talib Fatima, die Tochter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, heiraten wollte, der Prophet sagte, gib ihr etwas, gib ihr Morgengabe. Ali sagte, ich hab nichts. Der Prophet sagte, und wo ist dein Schutzschild, die von Hutama ist, das ist von einem so arabischen Stamm. Der hat Ali ibn Abi Talib ein Schutzschild. Der hat gesagt, gib ihr das. Gib ihr das als Morgengabe. Und das ist noch ein Beweis, dass man Barakallahu fikum von dem man Morgengabe für die Frau. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حذاء أو عدة أيما امرأة نكحت على صداق أو حذاء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي والحديث ضعيف الحديث الضعيف ما نحتاج نتكلم عليه كثير. بارك الله فيكم حديث 958 ist schwach und zwar der Prophet hätte gesagt, wenn eine Frau heiratet und sie bekommt Morgengabe, bevor die Heirat vollzogen ist, dann hat sie das. Und was danach ist, nach der Heirat, ist für denjenigen, der gegeben worden ist. Und das Erste, was man einem Mann machen kann, ist, dass man Morgengabe für seine Tochter oder für seine Schwester gibt. Aber diese Überlieferung ist schwach und bei schwachen Überlieferungen brauchen wir, barakallahu fikum, وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، ما فرض لها ولا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل ابن سنان الأشجعي، فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق يعني امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. الحديث بارك الله فيكم رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو صحيح أبي داود. والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسمى لها ولا دخل بها، وتستحق مهر مثلها، ولكن في المسألة قولان: الأول العمل بالحديث، والقول الثاني أنها لا تستحق إلا الميراث، وهو قول علي وابن عباس والهادي ومالك وأحد قولي الشافعي، قالوا لأن الصداق عوض، فإذا لم يستوفي الزوج المعوض عنه لم يلزم الصداق. لذلك بارك الله فيكم الحديث واضح، وهذا الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فيقضى به. انتبهوا، هذا أمر آخر، أمر آخر. لما الإنسان يتزوج امرأة، انتبهوا، إنسان مثلا تزوج امرأة الآن وعقد عليها، عقد عليها ولكن ما دخل بها فطلقها، فما تأخذ كل المهر، تأخذ نصف المهر وما عليها عدة. انتبه، طلقها. أما هذا عقد عليها ومات، ما صار طلاق، مات. فمن أهل العلم من يقول لها مهر المثل، يعني امرأة مثلها كم مهرها فتأخذه من غير وكس ولا شطط، يعني من غير تعدي عليها أو مبالغة، من غير ظلم، وعليها العدة، لأنه إذا طلقها وما دخل بها ما عليها عدة، ما عليها عدة. وهذا الفرق بين الاثنين، هذا الفرق بين الاثنين. إذا المرأة التي عقد عليها الزوج حتى ولم يخصص لها مهرا، إذا مات فلها مثل، لها مهر المثل وعليها العدة، وكذلك لها الميراث، ميراث الزوجة. أما إذا طلقها ولم يدخل بها فهذا باب آخر، حتى فقط ما يصير بين الآية وهذا الحديث، يعني حتى ما الإنسان يخطئ في الفهم. بارك الله فيكم. علقمة ابن مسعود، علقمة ابن قيس، hat erzählt von ابن مسعود. ابن مسعود natürlich ist der Gefährte von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, der hat viel Wissen gehabt. Er sagte, ابن مسعود wurde gefragt nach einem Mann, der eine Frau geheiratet hat, also den Heiratsvertrag abgeschlossen hat mit einer Frau, und er hat ihr keine Morgengabe bestimmt. Und er hat die Ehe nicht vollgezogen und er starb davor. Ein Mann hat Heiratsvertrag abgeschlossen mit einer Frau. Er hat die Morgengabe noch nicht bestimmt und er starb. Was wird mit ihm? Ibn Mas'ud sagte, die Frau bekommt die Morgengabe, wie die Frauen, die ganz normalen Frauen, die wie diese Frau sind, ohne übertreiben oder untertreiben, ohne dass man von ihr mehr gibt oder weniger gibt. Und sie muss die Anzahl Tage, die Wartezeit nach der Heirat halten und sie bekommt Erbe. Sie bekommt auch Erbe. Ma'qil ibn Sinan al-Ashja'i sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat genau dieses Urteil gefällt bezüglich Barua bint Washaq. Die war eine Frau von ihnen. Und er sagte Ibn Mas'ud, der Prophet hat genau das gesagt mit dieser Frau. Ibn Mas'ud natürlich war froh, weil er etwas gerichtet hat. Also der hat ein Urteil gefällt, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch genau gemacht hat. Das geht hier, barakallahu fikum, um einen Mann, passt auf nochmal, einen Mann. Dieser Mann hat die Frau geheiratet, aber noch nicht die Ehe vollzogen. Also es gibt keinen Geschlechtsverkehr. Der hat noch nicht Morgengabe bestimmt und er starb. Was bekommt die Frau? Die Morgengabe, wie die Frauen, die wie diese Frau sind. Es wird angenommen, diese Frau ist 35 Jahre alt. Und es gibt auch Frauen, die 35 sind oder 36. Und die sind von Familie wie diese Familie. Und die sind von Körper her und von hübsch, sage ich, auch so wie diese Frau. Und eine Frau von diesen, und die meisten Frauen angenommen bekommen, 100 Dinar. Dann bekommt er auch 100 Dinar von seinem Vermögen. Dann noch dazu, sie bekommt die Erbe. Aber sie muss die Wartezeit nach der Heirat halten, indem sie wartet, weil ihr Mann, das hat 4 Monate und 10 Tage, 4 Monate und 10 Tage, weil ihr Mann gestorben ist. Bitte, damit man kein, sage ich jetzt, Missverständnisse bekommt. Wir kennen das, wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat und die Ehe noch nicht vollzogen hat und er lässt sich scheiden von der Frau, sie bekommt die Hälfte der Morgengabe, keine Erbe und sie braucht keine Wartezeit zu halten. Das dort geht um Scheidung. Aber hier in dem Hadith, was wir gerade behandelt haben, es geht um einen Mann, der gestorben ist, bevor die Ehe vollzogen wird. Deshalb bitte kein Missverständnis. Allah Ta'ala ala wa ala. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو سويقا أو تمرا فقد استحل أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه والحديث ضعيف فنتركه بارك الله فيكم حديث 960 ist auch schwach der Prophet hätte gesagt, wer als Morgengabe einer Frau etwas von Roggen oder von Weizen gegeben hat oder Datteln, dann ist diese Frau ihm erlaubt geworden. Hadith, diese Überlieferung ist schwach. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين أخرجه الترمذي وصححه، ولكن خولف في هذا التصحيح. طبعا إذا صح الحديث فهو دليل على أنه يعطى أي شيء، حتى لو غطاها نعل يكون خلص مهره. بارك الله فيكم. عبد الله بن عامر بن ربيعة von seinem Vater erzählte, dass der Prophet erlaubte, dass eine Frau geheiratet oder verheiratet wurde und die Morgengabe war Paar Schuhe. At-Tirmidhi hat gesagt, sahih, aber manche Gelehrten sagen, das ist nicht sahih. Das geht hier darum, dass man etwas geben kann als Morgengabe. Das muss nicht unbedingt jetzt große Summen sein oder große, ein Haus oder ein Auto. Das kann man auch etwas Kleines geben. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. طبعا الحديث مشهور أن رجلا أتى، قامت امرأة وأرادت أن تهب نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها ثم طأطأ صلى الله عليه وسلم ونظر النظر، ففهم أحد الصحابة فقال زوجني يا رسول الله، فقال له كم، ما عندك مهر؟ قال له ما عندي شيء، قال له التبس ولو خاتم من حديد، قال له ما عندي، قال له ارجع إلى أهلك شوف إذا عندك شيء تعطيه، قال له ما عندي، قال له كم معك من القرآن؟ قال له عندي كذا وكذا، فقال له زوجتك أن تعلمها أنه معك من القرآن. فهنا قال له التمس ولو خاتم من حديد، يعني لو خاتم حديد عطيته يكفي ويكون هذا مهر الله. بارك الله فيكم. سهل بن سعد sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ließ einen Mann eine Frau heiraten und die Morgengabe war ein eisernen Ring, das heißt ein Ring aus Eisen. Das bei Al-Hakim, und diese Überlieferung haben wir schon behandelt. Und zwar, eine Frau stand auf, während der Prophet gesprochen hat, und da hat sie gesagt, oh Prophet, ich gebe mir, und das wird, ich gebe, sie wollte sich dem Propheten zur Verfügung stellen. Das heißt, sie wollte sich sozusagen dem Propheten, Al-Hiba heißt das, und das gilt nur für den Propheten. Der Prophet hat sie angeschaut, dann hat er nach unten geguckt. Das wird der Will nicht. Ein Sahabi hat das verstanden. Hat gesagt, oh Prophet, ich will sie heiraten. Der Prophet sagt ihm, hast du etwas zu geben als Morgengabe? Er sagt ihm, nein, ich habe nicht. Er sagt, hast du auch keinen Ring aus Eisen? Er sagt ihm, nein. Der Prophet sagt ihm, dann kehre zurück zu deiner Familie und guck mal, vielleicht hast du etwas. Der kam zurück, der hat ihm gesagt, ich habe nur dieser Gewand. Ich habe gar nichts. Der Prophet sagte ihm, was hast du vom Koran? Der sagte, Surat so und Surat so. Der hat gesagt, okay, du kannst sie heiraten und du bringst ihr diese Suren bei. Das geht ihr darum, dass man auch einen Ring aus Eisen als Morgengabe geben kann. Das bedeutet, das geht, der Autor, rahimahullah ta'ala, will uns damit erklären, dass man in der Religion keine Fest Setzung 4 Morgengabe hat. Du kannst selber entscheiden. وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. الحديث عند الدار قطني، ولكن يا أخوة الحديث معارض للأحاديث الأخرى علين وخاتم الحديث وكذا. بارك الله فيكم. سكبت عن إبليفرهم إبا علي بن أبي طالب دسي أجزاكتا، die Morgengabe sollte nicht weniger als 10 Dirham sein, als 10 silberne Münzen. Das darf nicht weniger sein. Aber diese Überlieferung kann man nicht bestätigen. Warum? Weil es kann sein, dass er das so als Meinung gesagt hat. Aber man kann das nicht als sage ich jetzt, bestätigen. Warum? Weil der Prophet weniger auch verlangt hat. Zum Beispiel derjenige, der ihr Koran beibringen sollte. وعن عقبة ابن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره. وفي هذا دليل على تخفيف الصداق، على تخفيف الصداق. والبركة يا أخوة، البركة في كذلك، البركة أكبر في المرأة التي تطلب صداقا أقل، صداقا أقل. ده بخفيف محمد صلى الله عليه وسلم زاكت das die die beste Morgengabe ist die wenigste. Je weniger die Morgengabe, um besser. Oder desto besser. Und diese Überlieferung hat Uqba ibn Amir überliefert, und das bei Abu Dawud und bei Al-Hakim. Das heißt, man sollte nicht viel verlangen als Morgengabe, und wenn das weniger ist, dann ist es besser. Und die letzte Überlieferung für heute, inshallah. عائشة وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال لقد عثت بمعاذ فطلقها، وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجة، وفي إسناده راو متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. طبعا القصة هي يا أخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمرة بنت الجون، وهذه كانت من أجمل النساء، كانت من أجمل النساء. فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، يعني التجأت إلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم طلقها مباشرة. ومتعها، ما هو المتاع هنا؟ أو المتاع هو غير الفريضة، غير الصداق نفسه، وإنما إذا الرجل تزوج امرأة وما دخل بها فيعطيها شيء، يعني منه عن طيب خاطر. أو إنسان تزوج امرأة وطلقها فيمتعها، يعطيها شيء عن طيب خاطر منه. طبعا هو الحديث دليل على شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول، يعني ما دخل بها وعطاها شيء لله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على أنه يجوز له أن يطلق قبل أن يمس المرأة طبعا. واختلفت الروايات في قضية لماذا قالت أعوذ بالله منك. قيل لأنه بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غرنا منها وقلنا إذا دخل عليك قل أعوذ بالله منك، فلما قال طلق. وطبعا هذا ما نستطيع نثبته تماما هذا الكلام، بارك الله فيكم. وذكروا أسباب طبعا لهذا الفعل. على كل الحاصل من كل الكلام بارك الله فيكم هو أن الإنسان إذا تزوج امرأة عليه المهر، وهذا حق للمرأة، والمهر ما فيه تخصيص، والمهر من المسائل العرفية، مسائل العرف. تعرف الناس، قد يطلب الإنسان وزن المرأة ذهبا، وقد يطلب شيء قليل جدا، هذا بخياله، ولكن يطلب شيء يعتبر مهر لهذه المرأة. هنا ننبه على مسألة، ومسألة بارك الله فيكم مسألة تجزئة المهر، قد نتكلم عليه بعد الحديث إن شاء الله. بارك الله فيكم. عائشة رضي الله عليها بريفته بتسكليش عمرة بنت الجون als der Prophet صلى الله عليه وسلم sie die Ehe mit ihr vollziehen wollte ist der Prophet zu ihr gegangen zu Amra, dann hat sie gesagt ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Der Prophet hat ihr gesagt du hast Zuflucht gesucht bei jemandem der selber geschützt ist von Allah subhanahu wa ta'ala, deshalb du bist geschieden. Und dann hat er Usama ibn Zayd, befohlen, dass Usama ibn Zayd ihr drei Stoffe, große Stoffe, als Geschenk gibt. Trotz, dass der Prophet die Ehe mit ihr nicht vollgezogen hat. Und diese Überlieferung so ist zum Teil schwach, aber die Geschichte ist bekannt, und das ist bei Al-Bukhari von Hadith Sa'd ibn Usayd al-Sa'idi. Und zwar, der Prophet hat diese Frau geheiratet, als er bei ihr war und er wollte die Ehe vollziehen, da hat sie gesagt, A'udhu billahi mink. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Der Prophet hat sich von ihr sofort scheiden lassen. Weil dieses Wort, was sie gesagt hat, war so groß, dass sie dem Propheten sagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Man erzählt, dass diese Frau das gesagt hat, weil sie unwissend war. Und einige Frauen haben ihr gesagt, der Prophet mag, wenn er eine Frau heiratet, dass sie sowas sagt. Und sie hat das gesagt, weil sie gedacht hat, dass das in Ordnung ist. Aber eigentlich, man kann das auch die Geschichte nicht so bestätigen. Weil der Prophet, ich meine, wenn das der Fall wäre, dann würde er niemals sich von dieser Frau scheiden lassen. Auf jeden Fall, es gibt auch andere Gründe. Auf jeden Fall, der Prophet hat sich von ihr scheiden lassen. Es gibt in Hadith, natürlich in diesem Hadith viele, sage ich jetzt, interessante Punkte, die man auch erklären kann. Und zwar, man kann sich von einer Frau scheiden lassen, wenn man mit ihr die Ehe noch nicht vollzogen hat. Man kann der Frau etwas geben, zusätzlich, wenn man sich von ihr scheiden lassen hat. Und diese Frau, natürlich Amra, die war bekannt für, dass sie eine sehr schöne Frau war. Und trotzdem, der Prophet hat sie nicht behalten, sondern der hat sich von ihr scheiden lassen. Auf jeden Fall insgesamt jetzt die 10 Hadithe, die wir heute behandelt haben. In diesen 10 Hadithen geht es Morgengabe. Man kann das nicht sagen, es gibt eine bestimmte Summe, sondern das hat mit dem Brauch von den Menschen zu tun. Was sie im Brauch haben, was sie von Tradition Sitten haben bezüglich der Morgengabe. Da kann man viel verlangen oder wenig verlangen, da kann man das nicht bestimmen. Zum Beispiel, du musst so viel Morgengabe geben oder die Frau verlangt so viel. Sowas gibt es nicht. Sowas gibt es nicht in unserer Religion. Und da bleibt noch ein Thema, was ich bemerken möchte, barakallahu fikum, und zwar, wenn man auch verheiratet war und die Frau auch Morgengabe bestimmt hat, dann kann er zusätzlich etwas geben. Zusätzlich. Angenommen, eine Frau, ihre Morgengabe ist 10. Angenommen, 10 Euro. Und er hat ihr das gegeben. Und später, sie lassen sich scheiden. Er kann ihr noch etwas von sich selber sozusagen geben. Mehr als ihre Morgengabe. Und dies nennt man Al-Mata'. Barakallahu fikum, Mas'alat Al-Mahr. Mas'alat Al-Mahr fi qadiyyat ta'jil wa ta'jil Al-Mahr. La ba'as ya akhwa an yu'ajjal wa yu'ajjal Al-Mahr. Mathalan, mar'a tatlub sadaq, tatlub mahran wa taqul lahu i'tini mathalan mahri 100. فيقول أنا ما عندي 100 الآن فأعطيك 50 الآن والخمسين الأخرى تبقى عليه دينا بحيث أنه يعطيها هذه الخمسين أثناء الحياة أما هذا الذي يفعل اليوم مهرها ليرة ذهب وإذا صار طلاق 94 مثقال فهذا أصلا الشرط فاسد لأنه هذا يكون ل يعني لإلزام الرجل بالمرأة وما يعطيها يقول عند أحد الأجلين الطلاق أو الموت فهذا خطأ أصلاً ولكن هذا متعارف عليه في بعض البلاد وبعض أهل العلم يقول لا بأس به من باب أنه عرف ولكن الصحيح أن هذا الشرط غير صحيح فلذلك الذي يعجل ويؤجل المهر يكون مهراً واحداً فيقول مهرها 94 مثقال وليرة فالآن تعطينا الليرة وال94 تبقى وهي دين في حق الرجل لأنه عند اليوم الذي يفعل إذا ما طلقها فما صارت عليه دين ولكن هي دين الأصل لأنه هذه مهر المرأة انتبهوا لهذا. ذاك الذي يريد أن يتزوج فما إذا عجل وأجل يعجل ويؤجل ولكن يعطي، وليس التأجيل يكون من أجل الطلاق. انتبهوا لهذا يا رعاكم الله. Das letzte ist bezüglich einer, würde ich sagen, Sitte oder Tradition in manchen Ländern. Und zwar, die machen das so, wenn eine Frau heiratet, dann verlangt sie Morgengabe. Und da sagen sie, Morgengabe ist zum Beispiel jetzt 1 Euro. Und wenn es zur Scheidung kommt, dann gibt der Mann 50.000 Euro. Jetzt 1 Euro und bei Scheidung 50.000. Diese Art ist eigentlich, diese Bedingung ist falsch. Weil die Leute damit meinen oder wollen, dass der Mann die Frau nicht verlässt. Der ist gebunden immer, weil er 50.000 zahlen muss. Warum hat man so gemacht? Weil die Frauen damals, wenn sie geschieden werden, dann will keiner sich heiraten. Und zweitens, sie bleiben bei der Familie und die Familie muss für diese Frauen sorgen und für die Kinder auch. Und deshalb haben die Leute das so entwickelt, damit sie die Männer festhalten, damit die Männer die Frauen nicht verlassen. Aber im Islam, die Morgengabe ist anders. Es ist kein Problem, dass du die Morgengabe tilgst oder teilst. Du sagst, ich gebe jetzt sofort etwas und später was. Aber diese, was später ist, bleibt als Schuld. Weil in manchen muslimischen Ländern, die sagen, okay, jetzt so viel und bei Scheidung oder beim Sterben so viel. Und das ist nicht richtig. Weil richtig ist, wenn man sagt, jetzt zum Beispiel 1 und bei Scheidung 50 oder später 50.000, dann die Morgengabe ist 50.000 und 1. Und das ist Schuld. Und der Mann muss das geben. Und das ist die Sache, die wichtig ist, barakallahu fikum. Das soll man mal aufpassen. Wenn jemand heiratet und der tilgt die Morgengabe, dann muss er verstehen, dass was bleibt, das ist auch Morgengabe. Die Morgengabe ist im Islam ist eine Morgengabe, nicht zwei. Aber das, du kannst das tilgen. Allahu ta'ala a'lam. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طلع القلم. Morgen ist Unterricht, بارك الله فيكم. Nach dem Isha-Gebet bei uns machen wir Koran بإذن الله تعالى. Morgen ist Koran. Nach dem Gebet, bitte ta'ala. Ich weiß nicht, ob die Brüder und Schwestern Fragen zu diesem Thema haben. Wenn jemand Fragen zum Thema hat, dann bitte eine 5 tippen. Ein 5 tippen. Zu Morgengabe und Mahra. Nur zu diesem Thema. In der Livestream, keine Ahnung, hört man. Assalamu alaikum. Dann barakallahu fikum, dann bitte schickt eure Fragen, die zum Thema sind, nur zum Thema. Schickt eure Fragen an die Admin. Haben wir Admin? Have we Admin? Nur über das Thema, was wir behandelt haben, bitte. طيب. Bitte schnell, damit wir nicht lange. Nur die zum Thema sind. Zum tema. Only. نحن أي سورة كنا عم ناخذ بالقرآن؟ لا أي وحدة وصلنا؟ البلد؟ طيب wenn der Mann die Frau sich für eine Summe entschieden wenn der Mann und die Frau sich für eine Summe entschieden haben und eine Frist bis wann er das sagt und es steht im Vertrag er aber die Frist nicht einhält oder weniger gibt wird die Ehe ungültig? Nein, die Ehe ist gültig, die Ehe ist gültig, aber die Frau hat das Recht diese Summe zu verlangen, die vereinbart ist. Und wenn er das nicht macht, dann hat sie das Recht, das beim Richter zu fordern. Und wenn er das nicht gibt, dann kann der Richter die Ehe annullieren. Aber wenn er die Morgengabe nicht gibt, das heißt, der macht Unrecht. Aber man kann nicht sagen, die Ehe ist annulliert. Man kann die Ehe nicht ungültig sprechen, weil er die Morgengabe nicht gegeben hat. Auf unser Nikah haben wir keine Morgengabe vereinbart. Aleikum salam. عليكم السلام فيكم تروحوا فيكم انا مسكر بدكم تبقوا لا لا ما في مانع عليكم السلام عليكم السلام auf unser Nikah haben wir keine Morgengabe vereinbart. Mein Wali, der gleichzeitig uns verheiratet, fragte mich nur, ob ich irgendwelche Bedingungen habe. Ich sagte nein. Wahrscheinlich meinte er damit die Morgengabe. Ich dachte aber, es geht um sonstige Bedingungen, die ich stellen will. Mir geht es nicht ums Geld, möchte nur wissen, ob es so okay ist und die Nikah trotzdem ganz normal gültig ist. Euer Nikah, euer Heirat ist gültig. Aber das ist dein gutes Recht, Morgengabe zu haben. Und deshalb soll dein Mann dir Morgengabe geben. Und du sollst ihm sagen, du sollst mir etwas geben als Morgengabe, damit euer Nikah vollständig wird. Euer Nikah ist richtig, aber es fehlt nur diese Morgengabe. Können wir jetzt nachträglich uns auf ein... Ja, ihr könnt, das habe ich schon. Ihr braucht keine Zeugen, nicht unbedingt Zeugen. Kann die Morgengabe auch, aber besser ist natürlich, dass man das vertraglich auch oder schriftlich macht, damit man sagt, ja, wir haben uns bei der Heirat, haben wir nicht gewusst oder man hat das nicht erwähnt und jetzt legen wir fest, dass die Morgengabe so ist und dass du das bekommen hast. Kann die Morgengabe auch der Vater für den Sohn geben? Ja, der kann. Der Vater kann das für den Sohn geben, kein Problem. Was soll man die Morgengabe am besten ausgeben und hat der Mann das Recht zu verlangen, dass die Frau mit der Morgengabe auch die Hochzeit mitfinanzieren soll oder andere gemeinsame Dinge? Nein, der Mann hat das Recht nicht von der Morgengabe von der Frau etwas zu verlangen. Die Morgengabe ist rein ein Geschenk für die Frau und der Mann hat keine weitere Bedingungen in diesem in der Morgengabe. Was die Morgengabe ist und wann man das gibt, das hat mit den beiden zu tun. Ich meine, sie können das entscheiden, aber was man geben kann, du kannst verlangen, wie du willst. Das ist dir überlassen. Was ist, wenn die Ehe geschieden wurde, ohne dass der Mann die vereinbarte Morgengabe jemals gab? Ja, dann hat die Frau das Recht auf diese Morgengabe. Und wenn er das nicht gibt, dann ist das sozusagen Schuld des Schuldigen. Der muss diese Frau diese Morgengabe geben, weil das ihr Recht ist. Ich habe das nicht ganz verstanden. Wer hat nochmals gesagt, dass es mindestens 10 Dirham sein sollen? Wie viel sind 10 Dirham umgerechnet in Euro? Das sagte Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Aber man kann das nicht bestätigen. Man kann das bestätigen. Es kann 10 Dirham heutzutage, die sind Dirham, das ist ungefähr, das sind ungefähr so 30 Euro. Aber das ist seine sozusagen seine Meinung diesbezüglich. Das hat mit der Religion an sich selbst nichts zu tun, weil man mehr geben kann oder weniger. Wenn die Frau zu mir sagt, ich nehme Zuflucht bei Allah vor dir, kann ich dann von ihr scheiden? Nein, du nicht. Du bist nicht der Prophet. Du bist nicht der Prophet. Wie viel Euro Mahr, das ist Morgengabe, wäre heutzutage passend? Es gibt nicht, dass man sagt, heutzutage ist so viel passend. Ist dir überlassen. Man kann das nicht sagen, ja, zu viel oder so viel. Jeder muss es für sich selber bestimmen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat für Fatima 400 Dinar verlangt, oder? Oder? Ja. Das ist oder. Der Prophet hat von Ali Morgengabe verlangt und Ali radiallahu anhu sagte, ich habe nicht. Der Prophet Muhammad sallam sagte, du hast ein Schutzschild und das kannst du ihr geben. Deshalb diese mit 400 Dinar und sowas gibt es nicht. Und nochmal die Morgengabe, die kann sozusagen bestimmt werden von beiden. Oder die Frau verlangt und der Mann, die Frau verlangt, pass auf, die Frau verlangt die Morgengabe. Zum Beispiel die Frau sagt, ich möchte Morgengabe so viel. Aber der Mann sagt, ich kann so viel geben. Aber wer das bestätigt, dann muss er das geben. Das geht nicht, dass er später sagt, nein. Oder der kommt später und sagt, ja, das habe ich nicht gemeint. Das geht nicht, das ist Vertrag vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Vertrag vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, inshallah. Das waren zum Thema diese Fragen. Wer hat Fragen außerhalb des Themas? Der Tipp 7 bitte. Die Fragen, wenn sie außerhalb vom Thema sind, 7. Ich verstehe die Frage nicht so ganz klar, bitte. Muss der Imam den Mann informieren, dass Schulden bei anderen Leuten beglichen werden müssen, die man vor der Mahr nehmen will? Oder sollte man das extra regeln mit ihm? Muss... verstehe die Frage nicht. Muss Iman den Mann informieren, dass Schulden bei anderen Leuten geglichen werden müssen? Man, ich verstehe die Frage nicht. Bitte kannst du die Frage besser erklären, was du damit meinst? Weil ich überhaupt nicht verstehe, in welchem Zusammenhang. Ist das bei der Heirat oder ist das jetzt nach der Heirat, ist das nach Scheidung, vor Scheidung? Auf jeden Fall, wir machen so, bitte diese Brüder und Schwestern, die sieben geschrieben haben, es gibt Brüder und Schwestern, die sieben geschrieben haben, klar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, es gibt 11 Fragen, 12, bitte diese 12 an die Admin schicken. Und in 5 Minuten machen wir weiter anschauen. Und ich muss jetzt meinen Platz ändern, bin ich da. Salam alaikum wa rahmatullah. Ich komme.